Okay, ich bedanke mich für die Einladung. Das Thema heute ist der G8-Gipfel und seine Kritiker. Dass jetzt erst der Vortrag stattfindet, liegt nicht daran, dass ich davor nichts hätte dazu zu vermelden gehabt, sondern liegt einfach am Termin. Außerdem kommt ja der nächste Gipfel, so sicher wie das Abend in der Kirche. Und mit ihm auch der Protest. Also ist Anlass genug, dazu eine Bilanz zu ziehen und sich Klarheit darüber zu verschaffen, was dieser Gipfel ist und was von dem Protest dagegen zu halten ist. In den Medien, auch wenn jetzt die öffentliche Aufmerksamkeit sich anderen Themen zugewendet hat, gab es auch Bilanzen dazu. Aus deutscher Sicht, hier war zu lesen, der Gipfel war ein Erfolg. Merkel hat ihre Sache gut gemacht. Deutschland kann sich sehen lassen als Ausrichter dieses Gipfels. Das ist die deutsche nationale Perspektive. Wenn man ins Ausland schaut, sieht da die Bilanz ein bisschen anders aus. Da ist es dann nicht Merkel in der britischen Presse oder der Öffentlichkeit, sondern Blair, der sich um das Klima verdient gemacht hat. Und wenn man amerikanische Zeitungen liest, dann heißt es, Bush ist nicht eingeknickt, dass Europa die Vorgaben in puncto Klima macht. Gut, wir lassen hier die nationale Perspektive hinter uns und lernen uns einfach, und das soll das erste Thema sein, der Frage widmen, was ist so ein Gipfel, was passiert da, wenn sich die 8 mächtigsten Staaten der Welt treffen, was wird da verhandelt und auch, was war die Bilanz von diesem Gipfel. Das ist das erste Thema, was ich heute behandeln will. Das zweite soll der Protest sein. Auch da hat die Öffentlichkeit Bilanz gezogen, nämlich ungefähr so. Der Protest war ganz ordentlich, jedenfalls in der zweiten Hälfte. In der ersten, mit den gewaltsamen Ausschreitungen, ist die Bilanz die. Schäuble hat recht gehabt, dass er vorher so beobachtet hat, dass die entsprechende Aufrüstung der inneren Sicherheit stattgefunden hat. Da gibt ihm der Protest recht. Andererseits, der größte Teil der Protestierer, der Demonstranten, hat sich ordentlich verhalten, hat friedlich protestiert, hat appelliert an die Regierenden, die sich dort getroffen haben. Insofern geht dann der Protest in Ordnung und zum Inhalt braucht man dann gar nichts mehr vermelden und wird auch in der Öffentlichkeit nichts vermelden. Vielleicht dazu noch gleich vorweg eine Bemerkung von meiner Seite. Wenn sich die 8 mächtigsten treffen zu diesem Weltwirtschaftsgipfel, dann kann Protest nicht verkehrt sein. Also, dass man da protestiert, ist keine Frage. Die Frage ist, wenn, ob eine Klarheit darüber besteht, was diese G8 machen, was dieser Event ist und dann entsprechend der Protest auch das trifft, was dort passiert. Dazu vielleicht nur die Vorbemerkung, da meine ich, da fehlt es an einigen, aber das will ich dann im zweiten Teil eben begründen. Vielleicht noch eines zum Ablauf. Ich habe das so vor, dass ich eben diese zwei Themen abhandle. Das wird auch nicht allzu lange sein. Es gibt dann Gelegenheit danach zur Diskussion. Wenn es jemanden schon während des Vortrags juckt mit Fragen, Einwänden oder sonst wie, kann man das auch machen. Es gibt, glaube ich, auch ein Saalmikrofon. Ansonsten ist danach, wie gesagt, bestimmt genug Zeit zur Diskussion. Also steigen wir mit dem ersten Teil ein, die Sache selbst. Ein paar Klarstellungen. Was ist der G8-Gipfel? Gut, im Rahmen der Berichterstattung hat es jeder mitgekriegt, der G8-Gipfel ist alljährlich ein Ereignis, wo sich die 8 mächtigsten Staaten der Welt treffen. 1975 ist das Ganze losgegangen, damals mit 6 Staaten, hat sich vor allem wirtschaftspolitischen, weltwirtschaftlichen Fragen zugewendet, waren eben die 6 mächtigsten Staaten damals, die 4 Europäer, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die USA und Japan, dann kam Kanada dazu. Im Laufe der Zeit wurden neben weltwirtschaftlichen Themen weltpolitische Ordnungsfragen thematisiert. 1995 ist dann Russland als Dank für den Systemwechsel der ehemaligen Sowjetunion als der achte Partner aufgenommen worden in diesen Status der großen sieben, dann acht Staaten. So, das weiß jeder. Dieses Jahr hat er in Heiligendamm stattgefunden, auch deswegen, weil die deutsche Bundesrepublik Regierung mal demonstrieren wollte, dass dieses Seebad nach seiner Zweckentfremdung in der DDR für kostenlose Kuren doch wieder dem richtigen Zweck zugeführt wird, was es früher nämlich mal war, dass es ein Treffpunkt der Reichen und Mächtigen war. Ob es daran lag oder ob sie die Erfahrungen im Mauerbau auch für den neuen Staat nutzen wollten, bleibt mal dahingestellt. Das braucht uns jetzt auch nicht groß zu interessieren. Also worum geht es dabei bei dem Gipfel? Ich will, bevor ich zu der Sache selbst, zu den Themen etwas sage, nochmal die Aufmerksamkeit wenden, oder zunächst mal die Aufmerksamkeit darauf wenden, wie dieser Gipfel in der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und wenn man sich nochmal, das habe ich jetzt nochmal gemacht in der Vorbereitung von dem Vortrag, die Regierungserklärung von Merkel zu diesem Gipfel anschaut, da will ich die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie stellt sie eigentlich den Gipfel dar, was reagiert er? In der Regierungserklärung hat sie Folgendes gesagt. Ich zitiere jetzt einfach nochmal daraus. Ich will die Brille aufsetzen. Kann die Globalisierung überhaupt noch politisch gestaltet werden? Ich bin der Überzeugung, dass die Politik durch die Globalisierung weder entbehrlich noch machtlos wird. Wir können und müssen die Globalisierung nicht nur im jeweils eigenen Land, sondern auch auf internationaler Ebene politisch gestalten. Es geht darum, bei Fragen, die die ganze Welt betreffen, gemeinsam zu Fortschritten zu kommen und die Verantwortung der führenden Industrieländer hierbei deutlich zu machen. Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der G8-Länder und der wichtigsten Schwellenländer wollen wir der Globalisierung ein menschliches Gesicht geben. Dazu wollen wir die richtigen Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und Beschäftigung setzen. Und wir wollen Lösungen für die großen gemeinsamen Herausforderungen der Menschheit wie den Klimaschutz und die Zukunft Afrikas finden. Auf was ich da hinweisen will, ist, wie sie die Themen präsentiert, mit denen sich dieser G8-Gipfel befasst. Sie sagt, es gibt da eine Entwicklung, die nennt sie Globalisierung, die bringt Probleme mit sich und die wollen sie jetzt bewältigen und lösen. Also die Vorstellung, ein Prozess unabhängig von den Politikern, unabhängig von uns allen, die Globalisierung, das ist ein Sachverhalt, ein Sachzwang der modernen Welt und die Politik ist aufgerufen, diese Probleme zu bewältigen und zu lösen. Ich will da einfach schon mal darauf hinweisen, auf diese Verkehrung, auf die ideologische Seite von so einem Gipfel, nämlich so zu tun gegenüber den Entwicklungen in der Welt, was auf dem Weltmarkt passiert, im weltweiten Geschäftsleben und so weiter. Da sind wir ohnmächtig. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Womit wir was zu tun haben als Regierende, als Mächtige, ist, dann die Probleme dieser Entwicklung irgendwie zu managen, hier ausgedrückt als ihr ein menschliches Gesicht zu geben. Da reicht dann die Macht der Regierenden schon dafür. Jedenfalls reklamiert sie sie. Also dieser Sachverhalt, dass einfach erstmal ausgeblendet ist, einfach so getan wird als das, was der Weltmarkt ist, worum es dort geht, bei den Geschäften, beim weltweiten Handel, dass der Staat überhaupt da, also ihre Regierungen, diejenigen sind, die erstens überhaupt die Geschäfte eröffnen, die sie absichern, die sie ausweiten, die ihre ganze Macht einsetzen, damit überhaupt das, was sie dann als Globalisierung beschreiben, in der Welt ist. Das ist alles da erstmal ausgeblendet. Das wird wie ein Sachverhalt, eine Naturnotwendigkeit dargestellt, die dann zu managen ist. Also darauf wollte ich einfach mal am Anfang hinweisen, auf die ideologische Seite von dieser ganzen Geschichte. Und vielleicht noch eine Bemerkung, weil bei etlichen, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, den Vortrag, da danach gefragt wurde, jetzt ist es noch nicht gefallen, natürlich fällt dann ein paar Mal das Wort Imperialismus, was ich damit eigentlich meine. Und dieser simple Sachverhalt, den ich eben schon angedeutet habe, nämlich dieses Kombinat von Staat und Geschäft, also von politischer Gewalt, die überhaupt den Weltmarkt eröffnet, die den Unternehmern die Möglichkeit eröffnet, in aller Welt Geschäfte zu machen, die das absichert, die Korrekturen an den Resultaten vornimmt und ähnliches. Also dieses Kombinat von Gewalt und Geschäft, das ist einfach Imperialismus. Gut, wie das geht, da kommt ja dazu noch ein bisschen was jetzt im Folgenden. Das war mal die Vorbemerkung zu dem Gipfel. Jetzt will ich mich den Themen zuwenden, die im Mittelpunkt dieses Gipfels standen. Bei dieser ideologischen Regierungserklärung sind ja schon die drei wesentlichen genannt worden. Das eine ist das Klima, das war das Hauptthema. Zweitens will ich was zu den Hedgefonds sagen, der Transparenz der Finanzmärkte, die da Thema war. Und als drittes etwas zu Afrika, als zweites eigentlich großes Thema bei diesem Gipfel. Also erstens zum Klima. Bevor ich sage, wie ist das eigentlich auf dem Gipfel Thema geworden und behandelt worden? Erstmal, was für ein Sachverhalt liegt vor? Eben in der kurzen Vorrede und Hinweis auf den Termin ist dieses Jahr auch angesprochen worden. Also das Erste ist, womit hat man es eigentlich zu tun, wenn das Klima da Thema wird? Naja, mit dem Sachverhalt, wozu es 150 Jahre Kapitalismus gebracht haben. Nämlich dem Sachverhalt, dass der kapitalistische Fortschritt, das Wachstum in diesen vor allem 7 großen, mächtigen Nationen nicht nur keine Rücksicht auf die Natur als natürliche Lebens- und Produktionsgrundlage nimmt, sondern ganz umgekehrt die ruiniert und untergräbt in ihrem Fortschritt. Und zwar nicht nur in den jeweiligen Ländern, sondern global, weltweit. Es so weit gebracht hat, dass tatsächlich das Klima mittlerweile durcheinandergebracht ist und die Springquellen des Reichtums, Arbeiter einerseits, das ist ein anderes Thema, und die Natur untergraben, ruiniert werden. Dieser Sachverhalt ist mittlerweile auch angekommen bei den Regierenden, nicht zuletzt durch die UN-Berichte, als auch durch diesen Stern-Bericht, der dann nachgerechnet hat und nachgewiesen hat, wie richtig und falsch die Überlegungen sind, kann man aber dahingestellt sein lassen, dass das Klima bzw. das Durcheinanderbringen des Klimas volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 5.000 Milliarden Euro mit sich bringen würde. Also dass damit nicht nur, und das scheint die Regierenden für die Regierenden ein maßgeblicher Punkt zu sein, die Lebensgrundlagen durcheinander gebracht werden, die jeden Einzelnen betreffen, sondern auch das Wachstum, das höchste Ziel und der ganze Inhalt der Wirtschaftstätigkeit darunter leiden könnte und Kosten zu gewärtigen hat, die vielleicht ein Gegensteuern mal nötig machen würden. So, das ist mal der Sachverhalt, mit dem man es zu tun hat. Bei dem Dagegensteuern fällt den mächtigen Staaten gleich ein, ja, so leicht ist es damit nicht. Also einerseits steht ja irgendwie Umsteuern in der Energiepolitik an, andererseits, ja, wenn wir umsteuern und jetzt Maßnahmen zum Schutze des Klimas, also der Reduktion der CO2-Emissionen machen, das ist mit Kosten verbunden, das schadet ja unserem Standort, unserer Konkurrenzfähigkeit weltweit. Also wenn wir Änderungen machen, ich bin jetzt immer noch bei der Sache und noch nicht bei dem, was passiert auf dem Gipfel. Das ist, wenn wir Änderungen machen, dann in der Energiepolitik, dann dürfen wir auf keinen Fall die Konkurrenzfähigkeit unseres Standorts beeinträchtigen. Energie muss billig, profitabel, immer verfügbar sein, sicher verfügbar sein. Das ist das oberste Prinzip. Und wenn dann in dem Rahmen zum Beispiel Europa einfällt, wir müssen weg vom Öl kommen, weil es erstens immer teurer wird, zweitens aus unsicheren Gegenden kommt, wir müssen diversifizieren und ähnliches, also wegkommen von den Fossilen, dann findet das eben aus den Überlegungen, energiepolitischen Überlegungen statt. Und wenn es einem dann gelingt, die anderen auch auf so ein Umsteuern festzulegen, dann wird aus dem eigenen Umsteuern auch ein Riesengeschäft, nämlich, dass man die eigene Energietechnik an andere verkaufen kann. Jetzt bin ich eigentlich bei dem zweiten Punkt, nämlich von dem, was ist der Sachverhalt, mit dem der Gipfel dann, der auf dem Gipfel Thema wird, das Klima, zu, wie findet normalerweise jenseits des Gipfels der Umgang der mächtigen Staaten mit diesem Klimathema statt, nämlich als Konkurrenz um die Energiepolitik. Und da ist es der Punkt, da merkt man gleich, dass Klima eine Frage der imperialistischen Kompetenz ist. Wer kann dem anderen aufdrücken, wie in Zukunft energiepolitisch weltweit gewirtschaftet werden soll? Darum geht die Konkurrenz. So, jetzt ist das Ganze Thema geworden auf dem Gipfel selbst. Da sieht die Konkurrenz dann ein bisschen anders aus. Die Merkel hat als deutsche Regierungschefin und auch als Ratspräsidentin der EU unbedingt das Klima zum Gipfelthema erheben wollen und hat es ja auch gemacht. Das ist das Privileg desjenigen, der den Gipfel ausrichtet, dass er die Tagesordnung bestimmt. Und sie hat Wert darauf gelegt, erstens soll das und wird es Gipfelthema und zweitens wollte sie Festlegungen in Bezug darauf, wie klimapolitisch weltweit in Zukunft umgegangen werden soll, jedenfalls Absichtserklärungen dazu, verhandelt und erklärt haben auf dem Gipfel. Also die berühmte Sache, sie will Festlegungen, das oder wollte Festlegungen haben, dass bis 2050 die CO2-Emissionen halbiert werden sollen und die Temperaturbegrenzung auf 2 Grad in diesem Jahrhundert beschränkt werden sollte. Und dieser Vorstoß war gerichtet, das war überhaupt keine Frage, das war der Streit im Vorfeld des Gipfels, gegen die USA, die strikt jede Festlegungen abgelehnt haben und auch ablehnen wollten, dass das im Rahmen der UN dann ein zukünftiges Verhandlungsthema sein würde. Also worum geht es jetzt also auf dem Gipfel? Man merkt, da wird das Klima thematisiert als eine Frage, erkennen die USA an und mit ihr dann auch andere Staaten, die nicht dort am Tisch sitzen, China und Indien als zukünftige Weltwirtschaftsmächte, dass das Klima ein gemeinsames, von allen anzuerkennendes und zu behandelndes Problem ist. Das ist der Streitpunkt auf so einem Gipfel. Die USA hatten die Position, habe ich schon darauf hingewiesen, bloß keine Festlegungen, vor allem keine Festlegungen ohne China und Indien. Deutschland und die EU-Mächte, die dort am Tisch saßen, genau das wollten sie. Anerkennen, Bush soll das Wort Klima endlich in den Mund nehmen und auch anerkennen, dass da Lösungen gemeinsamer Art vonnöten sind. Was ist jetzt rausgekommen bei dem diplomatischen Hin und Her auf dem Gipfel? Einerseits schon, das war das, was dann auch in der Bilanz als großer Erfolg hierzulande verbucht wurde. Das Klima ist als gemeinsames Problem anerkannt worden von den G8-Mächten. Ja, das ist erstmal der erste Punkt. Ja, das ist in Zukunft ein von allen Mächten in der Welt anzuerkennendes Problem. Es wird anerkannt. Und jetzt geht es darum, also darum geht es, wollte ich sagen, und nicht darum, wird jetzt bis 2050 die Sache halbiert. Es geht auch nicht darum, also die Emissionen halbiert. Es geht auch nicht um den Gesichtspunkt dabei, was ist wirklich nötig zur Rettung des Klimas oder sowas, sondern es geht einfach um das ist jetzt unser Vorstoß. Das Klima muss als gemeinsames Problem behandelt werden, wird das anerkannt und festgeschrieben als, das ist in Zukunft ein gemeinsam zu behandelndes Problem. Das Kommuniqué, was dann rausgegeben wird, liest sich wie folgt. Deutschland sagt, wir haben diesen Erfolg erreicht. Die USA lesen es anders. Sie sagen, wir haben was für uns Schädliches, dann nämlich, dass wir uns auf irgendetwas haben verpflichten lassen, verhindert. Und diejenigen, die davon betroffen sind, aber nicht am Verhandlungstisch saßen, China, vor allem Indien auch, China hat gesagt, ja, schön, dass das als Problem anerkannt ist, aber unsere Aufgabe ist es nicht, das zu lösen, weil die anderen haben ja 150 Jahre die Welt verpestet und dann ist es auch ihre Aufgabe, irgendwie das zu lösen. Also Fazit an dem Punkt mal. Als erste Erläuterung, jetzt was speziell auf diesem Gipfel rauskommt, ist, es ist ein Ringen, eine Konkurrenz darum, dass die Sache, das eigene Interesse, jetzt aus deutscher, europäischer Sicht, nämlich das Interesse, wir wollen unsere Energiepolitik der Welt als Maßgabe oktroyieren, vorschreiben. Dass das in der verwandelten Form von erklären die Mächte in der Welt, dass Klima ein gemeinsam zu behandelndes Problem ist, das ist da festgelegt worden. Also getrennt von der Konkurrenz, die die Staaten, das war der zweite Punkt, auf den ich hinweisen wollte, getrennt von der alltäglichen Konkurrenz, die stattfindet, dokumentieren in so einer Übereinkunft die G8, die mächtigsten, wirtschaftlich potentesten Staaten der Welt, ihren Willen zur Übereinkunft in Konkurrenzfragen. Das ist das Resultat, was bei so einem Gipfel am Punkt Klima rausgekommen ist. Wie gesagt, wenn es dazu Fragen gibt, kann man dann im Gefolge da gerne noch drüber reden. Ich will mich gleich dem zweiten Thema zuwenden. Das bei dem Gipfel behandelt wurde, nicht so sehr die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gefunden hat, obwohl es den Mächten durchaus wichtig war, das ist diese Frage der Hedgefonds und der Transparenz der Finanzmärkte. Auch das will ich wieder in zwei Schritten machen, nämlich im ersten Schritt sagen, was ist der Sachverhalt dabei? Und zweitens, wie wird dieser Sachverhalt Thema bei dem Gipfel? Der Sachverhalt ist schlicht der, dass es bei den Hedgefonds um die neuesten Abteilungen des Finanzkapitals geht, Beteiligungsgesellschaften, die riesige Geldsummen einsammeln, aberwitzige Millionensummen für den Kauf und dann wieder den gewinnträchtigen Verkauf von Unternehmen in aller Welt investieren. Also das ist einfach, wir wollen jetzt hier nicht in die Einzelheiten gehen, kann man auch in einem Gegenstandpunktartikel nachlesen, das braucht uns hier nicht zu interessieren, sondern nur der Sachverhalt ist einfach dieser, dass hier eine neue Form der Gewinnemacherei, eine zunehmend wichtigere, mit riesigen Geldsummen ausgestattete, stattfindet und bislang noch die Anleger mit überdurchschnittlichen Renditen beglückt werden. In Deutschland ist diese Sorte von Geschäft, da erinnert man sich ja noch dran, ambivalent betrachtet worden. Das war die Heuschreckendebatte. Ambivalent insofern, dass auf der einen Seite es ja so sein soll, dass auch in Deutschland die Freizügigkeit der Investition herrschen soll, dass Geldanleger aus aller Welt hier sich anlegen. Kapitalimport ist sehr erwünscht. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, es gab Zweifel, und das war die Heuschreckendebatte, ob diese Sorte von Engagement, vor allem angelsächsischer Unternehmen, hier der wirtschaftlichen Potenz des Standorts nützt oder nicht eher schadet. Also ob sie nicht hierher kommen, das Bild ist dann das Bezeichnende, alles abgrasen, ihren Gewinn machen und dann verschwinden und was bleibt hier übrig? Irgendwie Firmenruinen und Arbeitslose. Das ist von daher die deutsche Position zu sagen, man muss, die reden dann sehr gestochen daher, es käme darauf an, die Maßnahmen zur Verbesserung der systemischen Stabilität und Transparenz der Finanz- und Kapitalmärkte zu ergreifen. Das beißt sich und hat sich im Vorfeld gebissen und jetzt nach wie vor mit der Position der britischen und amerikanischen Regierung, ganz schlicht deswegen, weil diese Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften, Private Equity, ihre Heimstätte in London und New York haben und insofern ein wesentlicher Beitrag zum Wirtschaftswachstum dort sind und diese Staaten ganz schlicht den Standpunkt haben, wenn man hier mehr Transparenz schafft für diese notorisch öffentlichkeitsscheuen Unternehmen, dann wandern die mit ihren Milliardensummen am Ende auf die Bahamas oder sonst wo aus. Das wollen wir nicht, also da gibt es überhaupt kein Nachgeben gegenüber der deutschen Position. Das waren die Positionen im Vorfeld des Gipfels und so sind sie auch geblieben. Also da gab es keine Einigung in diesem Punkt. Sachlich ist bei diesem Gipfel in dieser Frage keine Abmachung rausgekommen. Auch nicht die Abmachung, das ist ein gemeinsames Problem, was wir irgendwie zu managen hätten. Andererseits, im Sinne von, euer Problem ist uns fürchterlich egal, das geht uns hinten vorbei, das wird überhaupt nicht behandelt. Das ist auch nicht gesagt worden. Sondern es ist, ja, wie soll man sagen, die allerdünnste diplomatische Erklärung rausgegangen, nämlich die, wir beobachten es weiter. Das stand dann im Kommuniqué drinnen. Die Frage von Hedgefonds und wird weiterhin beobachtet. Also was daran deutlich ist, was ich daran demonstrieren will, ist, das ist so ein Thema, wo die deutlich wird, wie viele Gegensätze in der schlichten Konkurrenz auf dem Weltmarkt herrschen. In dem Fall Konkurrenz in der Abteilung Finanzkapital. Dass da der Bereicherungswille der Staaten so gegeneinander steht, dass die Einwände der Deutschen gegen eben das Interesse der Heimatstaaten dieser Hedgefonds steht. Andererseits auf dem Gipfel jetzt nicht einfach das deutsche Ansehen ganz schlichtweg zurückgewiesen wird, sondern der Wille der Deutschen noch ein Mindestmaß an Anerkennung insofern findet, als was gesagt wird, ja, es wird weiter beobachtet. Wir passen auf dass unschädliche Wirkungen zumindest, die man gewärtigen muss, weil das steckt in der Konkurrenz immer drin, zumindest, wenn sie denn passieren, irgendwie beobachtet und dann vielleicht gegebenenfalls auch als gemeinsames Problem behandelt werden. Aber erstmal steht dagegen, nein, dieser Vorstoß ist abgeschmettert worden. So, das war das Zweite, was ich deutlich machen wollte. Also immer der Unterschied, wie findet tagtäglich die Konkurrenz statt? Und hier haben wir den Fall wegen der Konkurrenz. Und der Gegensätze, die in der Konkurrenz um den Reichtum in der Welt enthalten sind, auf die Tagesordnung kommen, ist erstens so ein Gipfel und dass es darauf besprochen wird, nötig. Und die Leistung an dem Punkt ist die, dass alle Welt einerseits erklärt bekommt, diese Sorte von Bereicherung wird in Zukunft weiter stattfinden. Sie wird auch ungehemmt stattfinden, aber auf der anderen Seite, letztendlich wird irgendwie doch drauf aufgepasst. Drittes Thema, das einen etwas breiteren Raum eingenommen hat, war die Frage mit Afrika, das Thema Afrika. Auch da wieder ist ja auch kein großes Geheimnis, was ist die Sache? Das ist jetzt eine Sache, in der sich die G8 gemeinsam, also keine Konkurrenzsache, in der Art und Weise, hier stehen Deutschland gegen Großbritannien und die USA, sondern die G8-Staaten stellen sich, ja was, den ruinösen Wirkungen, die ihre eigene Konkurrenz und den kapitalistischen Reichtum in der Welt hervorbringt und dessen weltweite Aneignung gefährdet. Also das ist einfach ein Dokument, wohin haben es 50, 60 Jahre Benutzung, Erschließung, Ausnutzung des afrikanischen Kontinents gebracht. Zu dieser ruinösen Wirkung, dass ein ganzer Kontinent sich diesen mächtigen Staaten als ein Problem, nämlich der weiteren Benutzung, darstellt. Also da merkt man auch, es geht da nicht darum, wenn von Hunger und Armut und Schulden die Rede ist, wie geht es einem Schwarzen in Afrika, sondern da ist das Thema, was heißt es für die beiden, wir sind konfrontiert mit Resultaten unserer Geschäftstätigkeit dort, der Benutzung dieses Kontinents und was heißt es für die weitere Benutzung des Kontinents. Also Beispiel, es waren ja die zwei Abteilungen. Die eine Abteilung war die Entschuldung, die andere war Hunger und AIDS, Armut und AIDS. Unter dem Stichwort Entschuldung haben sich die Staaten ja den Konsequenzen gestellt, die ihre frühere Kreditvergabe und eben die geschäftliche Benutzung dieses Kontinents hervorgebracht haben. Sie haben schon 2005 in Gleneagles, also vor 2 Jahren bei dem Gipfel, eine Entschuldungsinitiative für Afrika beschlossen und der haben Sie sich jetzt wiedergestellt und haben Sie bekräftigt. Da will ich noch kurz was zu dem Schuldenerlass selbst sagen, den Sie damals beschlossen, jetzt bekräftigt haben. Der ist erstens ein Dokument, das die Mehrheit der afrikanischen Staaten de facto bankrott sind. Also dass die Schulden, die diese Staaten haben, uneinbringlich sind für diejenigen, die sie ihnen eben gegeben haben, die Kredite. Also die Guthaben, die die Gläubigernationen sich in ihre Bücher geschrieben haben, die zu immer größeren Summen sich akkumulieren, sind, und das ist die Feststellung, wenn man einen Schuldenerlass macht, uneinbringlich geworden. Und das wird amtlich festgestellt dabei. Also von daher, auch wegen der möglichen Gefahren für ihren eigenen Kredit, wenn man über uneinbringliche Guthaben in seinen Büchern hat, haben sich die mächtigsten Staaten zu einem Schuldenerlass entschlossen. Wobei man gleich sagen muss, das ist der dritte Punkt, auf den ich hinweisen will, dass die Streichung der Schulden für diese highly indebted poor countries, dass die Streichung der Schulden eine Sorte von Erpressung ist, nämlich immer da einhergeht damit, das ist die Eröffnung eines Neubeginns, nicht die Entlassung aus der Zinsknechtschaft, sondern das Fortführen derselben. Dass die Entschuldung immer einhergeht mit dem ganzen Programm der Good Governance, also des, ich nehme dann auch diese Staaten und das eigene Kuratel, wofür die in Zukunft ihre Gelder ausgeben. Da mischen die G8 dann in Form ihrer supranationalen Finanzinstitutionen mit. Das ist verbunden. Schuldenerlass heißt nicht, sie werden entlassen aus den wirtschaftlichen Beziehungen, aus den Zwangsverhältnissen, sondern sie werden, das ist die Weiterführung der ganzen Geschichte, die Eröffnung der neuen Stufe, nämlich die, dass dann gleich in Form von hier abgesandten Überwachern der Staatshaushalte dort Einfluss genommen wird auf das, was dann an Geldern von diesen Staaten in ihrem Haushalt in Zukunft verwendet wird. Weswegen übrigens viele der afrikanischen Staaten gar nicht so gern den Status eines nicht mehr zahlungsfähigen Staates anerkennen. Das ist dann immer auch so eine Frage, weil damit eben steht, damit werden sie zum Hebel einer verschärften Einflussnahme. Der letzte Punkt, auf den ich dabei hinweisen will, ist der. Und kaum beschließen die mächtigen Staaten oder stellen sie sich der Frage, ja, wir müssen einen Schuldenerlass machen, ist sofort zwischen ihnen die Frage ihrer Konkurrenz auf der Tagesordnung, nämlich in der Gestalt, wer streicht wie viele Guthaben aus seinen Büchern, wer hat also mehr Lasten und wer profitiert mehr davon. Das ist dann sofort auf der Tagesordnung, das Geschacher darum, wer welchen Beitrag von diesem G8, oder meistens sind es die G7, weil Russland da nicht so eingemischt ist, wer streicht, also wer hat die Kosten zu tragen, wer hat den Nutzen davon. So dass es auch kein Wunder ist, dass dann als Resultat davon, naja, die Ankündigungen immer größer sind als die Resultate. Und dann ist den Institutionen, NGOs und sowas ein leichtes ist und es auch kein Wunder ist, dann festzustellen, ein Großteil der Ankündigungen auf Gipfel von Gleneagles sind dann 2 Jahre danach immer noch nicht eingelöst. Das ist die eine Sache mit Afrika, auf die ich hinweisen wollte, Schuldenerlass. Die zweite Sache ist die mit Armut und AIDS. Erstens mit der Sorge, darauf habe ich schon hingewiesen, um die Bevölkerung in Afrika hat das wenig zu tun. Sondern der Gesichtspunkt ist ein anderer, nämlich der, diese Staaten sind in einem Zustand, das ist die Kategorie des Failed States oder Failing States, die sind in einem Zustand, wo noch nicht mal mehr ein Mindestmaß an Stabilität, an Ordnungsmacht, an Voraussetzungen für Geschäftstätigkeit vorhanden ist. Auch dazu hat es offensichtlich 50 Jahre oder 60 Jahre Benutzung, geschäftliche Benutzung, Geschäftsbeziehungen mit den afrikanischen Staaten, der G8-Staaten gebracht, dass diese Staaten noch nicht mal mehr über eine halbwegs stabile Regierung und ein irgendwie ausnutzbares Volk verfügen. Das ist der Zustand, der da besichtigt wird, wenn die G8 sich dem Thema Hunger und AIDS in Afrika zuwenden. Also da geht es um die Frage der Kontrolle über einen ganzen Kontinent und dem Sachverhalt, dass die in Frage steht. Also in Frage steht in der Art und Weise, dass die Gewalten vor Ort das, was man von ihnen verlangt, nämlich die Voraussetzung für geschäftsnützliche Beziehungen zu sein, überhaupt nicht mehr gewährleisten. In vielen Staaten ist es dann einfach so, dass wenn man dort Geschäfte machen will oder Unternehmen aus den Heimatländern, diesen G8, Geschäfte dort machen wollen, mit ihrer eigenen Privatarmee dorthin müssen oder eine dort vor Ort aufstellen müssen, damit überhaupt diese Geschäftsbeziehungen noch gehen. Und in der Hinsicht gibt es tatsächlich ein gemeinsames Interesse der G8-Staaten, nämlich für Zustände auf diesem Kontinent zu sorgen, übrigens auch angesichts einer ganz neuen Konkurrenz, die man nicht leiden mag, nämlich der Chinesen, die sich auch in Afrika breit machen, Also gibt es ein gemeinsames Interesse, ja, ein Mindestmaß an Stabilität für Wirtschaftstätigkeit, aber auch das ordnungspolitische Interesse dieser Staaten. Terroristen sollen sich in Afrika auch nicht einnisten und auch möglichst wenig Flüchtlingsströme nach Europa drängen. Also für dieses gemeinsame Interesse hat dann eben zu oder führt zu der gemeinsamen Erklärung und Initiative, die entweder als gemeinsame Erklärung auf dem G8-Gipfel stattfindet und dann gleichzeitig auch noch als Konkurrenz davor und danach, dass also die Amerikaner im Vorfeld schon gesagt haben, sie erhöhen ihre AIDS-Hilfe und die Hilfe für Krankheiten, also Krankheitsbekämpfung, Drogenkrankheiten in Afrika auf 20 Milliarden zwischen bis 2014 und die Deutschen auch eben mehr für AIDS-Bekämpfung, 20 Millionen zusätzlich im Vorfeld erklärt haben. Also da geht dann auch gleich die Konkurrenz, das sind auch so Fragen der Konkurrenz, wer dann bei diesem Zugriff auf Afrika, das sind richtig Symbole von, wer ist da der Führende, wer gibt da Vorgaben, das ist dann das Thema, was einerseits vor und nach dem Gipfel in solchen unilateralen Maßnahmen dokumentiert wird. Auf dem Gipfel haben sie sich vereinbart, das ist unsere gemeinsame Sorge. Afrika, nämlich die Probleme, die unsere Benutzung dieses Kontinents mit sich bringt. So, das waren jetzt die drei Beispiele, die ich durchgehen wollte. Ich will noch an dem Punkt ein allgemeines Fazit ziehen. Man merkt daran, wenn man die Themen so durchgeht, wie verkehrt es ist, den Gipfel zu besprechen unter dem Gesichtspunkt alles heiße Luft, viel Ankündigungen, wenig rausgekommen. Oder riesiger Gipfel der Selbstdarstellung. Das verfehlt einfach, um was es bei diesem Gipfel geht. Die Themen selbst und um was es geht, habe ich dargestellt. Ich will es nochmal allgemein so zusammenfassen. Eine Leistung von diesem Gipfel ist die Umformulierung der nationalen Interessen, die diese G8 haben, wechselseitig an sich, gegen sich und gegenüber dem Rest der Welt, in Probleme, die von allen zu teilen sind. Und das ist eine wichtige Leistung von so einem Gipfel, weil in der Konkurrenz, die diese Staaten das ganze Jahr über betreiben, ihre machtpolitische Konkurrenz und vor allem auch ihre wirtschaftliche Konkurrenz, immer der Keim des Übergangs ins Prinzipielle steckt. Nämlich das, bei der Konkurrenz draufzusetzen, der andere wird zum Hindernis. Das steckt in der Konkurrenz immer schon drin. Also man merkt das sehr deutlich an den energiepolitischen Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen der EU und Russland, wo das Benutzungsinteresse des Wechselseitigen, nämlich das, wir erschließen uns Russland als Energielieferant für Europa und das russische Interesse, wir wollen uns als Energiemacht gründen und darauf unseren Aufstieg als kapitalistische Nation gründen, dass wir eine Energiemacht sind. Wie dieses Benutzungsverhältnis immer in sich schon den Keim trägt zu, das ist irgendwie unvereinbar, den Übergang ins Prinzipielle trägt. Also die Auseinandersetzungen, die dann zwischen den Europäern und Putin stattfinden. Eine Macht, die sich da stärken will, dass man da viele Punkte findet, wo eben die Interessen gegeneinander stehen. Und da ist es schon eine Leistung von so einem Gipfel, nämlich die, dass die mächtigen Acht sich wechselseitig bestätigen, dass ihre Konkurrenz weitergeführt wird und sie sich wechselseitig des Respekts und der Anerkennung vor dem anderen versichern. Und das ist eine wichtige Leistung für diese Sorte von Konkurrenz. Das ist der eine Punkt, auf den ich hinweisen will. Der zweite, was so ein Gipfel noch produziert, ist die Übersetzung eben dieser Konkurrenz in Zusammenarbeit. Und die Übersetzung als drittes von Macht in Verantwortung. Das heißt, Das kommt auch raus als Resultat von so einem Gipfel, nämlich, dass die Benutzung und Beherrschung der Welt durch die 8 mächtigsten Staaten der Welt, sie sich und dem Rest der Welt als ihr Recht bestätigen. Dieser Status, wir sind die mächtigsten Staaten, von allen anzuerkennen ist, sie sich ihm wechselseitig geben und versichern und von aller Welt anzuerkennen ist. Und das Ganze dann vorgetragen wird als, das ist unsere Verantwortung. Das ist wieder der Zusammenschluss mit dem Anfang, den ich gemacht habe. So stellen Sie sich der Welt und sich wechselseitig vor. Sie sind die berechtigten Staaten von aller Welt anzuerkennen, die mächtigsten, die das Recht auf Benutzung und Beherrschung der Welt haben. Das war von mir aus der erste Teil. Also der, wo ich sagen wollte, was ist ein Gipfel und die Klarstellung von meiner Seite zu, was wird auf so einem Gipfel verhandelt und über was gibt es Auskunft, über was für einen Zustand der Welt. Gut, das zweite Thema, was ich behandeln will, ist der Protest. Das ist mittlerweile ja schon ein jährliches diplomatisches Ritual. Also der G8-Gipfel ist sowieso ein diplomatisches Ritual und ebenso der Protest dagegen. Also 2005 in Glen Eagles gab es eine riesen Protestbewegung unter der Überschrift Make Poverty History. Dieses Jahr in Heiligendamm gab es die Großdemonstrationen, auch Lösung der Probleme in Afrika, Solidaritätsbekundungen, Konzerte, Bono, Grönemeyer und so weiter. Und ich will ja am besten einfach mal zitieren aus dem Text der Großdemonstration in Rostock, die anlässlich eben zum Auftakt dieses G8-Gipfels oder vor dem Stattfinden des G8-Gipfels stattgefunden hat. Und will daran begründen, ja, was ich am Anfang angekündigt habe, dass ich meine, bei einem Protest kommt es schon darauf an, man muss erfassen, was für eine Sorte von Event das ist. Und ein Protest muss auch die richtige Richtung haben. Also gucken wir mal, ob der die hat. Aus dem Text mal. Lese einfach eine Passage vor. Da heißt es in dem Aufruf, hieß es in dem Aufruf, alle 5 Sekunden stirbt in der Welt ein Kind an Hunger. Mehr als 800 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt. Maßgeblich verantwortlich hierfür ist eine ungerechte Welthandelspolitik, wie sie im Rahmen der G8 und anderer internationaler Institutionen von den reichen Industrieländern betrieben wird. Trotz der vollmundigen Versprechungen vom G8-Gipfel in Glen Eagles 2005 wurde den Ländern des Südens bislang nur ein geringer Teil ihrer Schulden erlassen. Indem sie Liberalisierung und Privatisierung vorantreiben, haben die G8 Armut nicht nur im globalen Süden, sondern auch in den Industrieländern verstärkt. Die weltweite Plünderung von Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen wird beschleunigt. Zugleich schotten sich die reichen Industrieländer immer stärker gegen Flüchtlinge und Migrantinnen ab. Die dennoch Eingereisten werden illegalisiert und als rechtlose Billigarbeiterinnen ausgebeutet. Die G8-Staaten sind die größten Klimazerstörer. Sie allein sind für 43% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und stehen zudem für eine Renaissance der Atomenergie, die wir entschieden ablehnen. Die G8-Staaten sind verantwortlich für 90% der weltweiten Waffenexporte und eine neue Ära von Rohstoffkriegen. Sie sind Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung, die in vielen Ländern zu Flucht, Vertreibung, neuem Hass und Gewalt führt. Die von der Dominanz der G8 geprägte Welt ist eine Welt der Kriege, des Hungers, der sozialen Spaltung, der Umweltzerstörung und der Mauern gegen Migrantinnen und Flüchtlinge. Dagegen wollen wir bei unserer Großdemonstration am 2. Juni 2007 in Rostock protestieren und die Alternativen dazu aufzeigen. Also was der Protest macht und der Protestaufruf, der beschreibt eine Liste von Übeln. All das, was man kritisiert an der Welt. Und da muss man ja auch sagen, da gibt es nichts hinzuzufügen. Natürlich ist es so. Das ist ja auch richtig. So ist die Welt. Jetzt ist ein Haken dabei. Und der Haken besteht erstmal darin, diese Folgen bestreitet niemand. Auch eine Merkel oder ein Bush bestreiten diese Folgen nicht. Diesen Zustand, die argumentieren ja umgekehrt und sagen, deswegen braucht es mehr Wirtschaftswachstum. Deswegen braucht es mehr Freiheit der Märkte weltweit, weil das wäre das einzige Mittel, um die Armut in der Welt zu beseitigen und zu überwinden. Also man merkt dran schon mal, einfach nur zu beschreiben, so ist die Welt. Ja, man kann sich darüber empören, das ist in Ordnung. Aber das zu beschreiben, das hat einen Haken. Und nochmal anders ausgedrückt, recht besehen, gegen diese Übel demonstrieren, kann man eigentlich nicht. Man kann gegen die Fakten demonstrieren, das geht ja gar nicht. Man kann gegen die Ursache der Fakten demonstrieren, also dieser Zustände. Ein Protest muss sich doch dagegen richten, ja, gegen die Interessen, die zu diesen Zuständen führen, gegen die Verhältnisse, die diese Zustände hervorbringen, dagegen kann ich protestieren. Aber gegen das Faktum selbst immer anzuschreien, das würde ich erstmal sagen, geht schon mal schlecht nicht. Natürlich geht es, es wird ja gemacht, aber das bringt nichts. Also das ist eine falsche Art und Weise des Protests. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, wer immerzu sagt, in der Welt gibt es Armut. Ja, es gibt Armut in der Welt. Aber das dauernd zu betonen, der tut schon so, als eigentlich dürfte es nicht sein. Also da ist der Punkt drinnen immer, da ist diese dauernde Beschreibung, die Anklage. In der Welt gibt es so viel Armut, so viel Not, so einen schlechten Umgang mit Flüchtlingen, so viel Krieg. Das unterstellt immer den Maßstab, wenn man das dauernd macht. Eigentlich dürfte es das in dieser Welt nicht geben. Eigentlich gehört sich das nicht. Und nicht im Sinne von einfach schlicht der Aussage, naja, das will man nicht, das lehnt man ab, sondern eigentlich wäre es die Aufgabe auch der Politik, sowas zu verhindern. Also um das nochmal deutlich zu machen, was ich damit sagen will, zitiere ich nochmal eine andere Passage. Also um deutlich zu machen, dass das negative Urteil, die G8 sind für alles Schlechte in der Welt verantwortlich und tun nicht das Gute, dass darin immer die Aussage steckt, die unterlassen eigentlich das Gute zu tun. Also eigentlich hätten diese imperialistischen Monster, wenn man es mal so moralisch ausdrücken will, die Aufgabe und die Pflicht, als Problemlöser und nicht als Problemverursacher tätig zu sein. Also ganz deutlich wird es zum Beispiel in dem Aufruf, wenn gesagt wird, die Gipfelteilnehmerinnen repräsentieren die 8 mächtigsten Staaten der Welt, die daran teilhaben, die globalen Probleme erst zu produzieren, für die sie dann vermeintliche Lösungen beschließen. Sie sprechen von Global Governance und humanitärer Intervention, Stärkung der Zivilgesellschaft und friedensbildenden Maßnahmen. Doch in Wirklichkeit nutzen sie gnadenlos das Recht der Stärksten, um eine Weltordnung zu schaffen, die ihrem Machterhalt und kapitalistischen Profitinteressen dient. Ja, auch da, ja, sie dient kapitalistischen Profitinteressen. Aber das so zu beschreiben, wie hier, hat immer den Haken dabei. Also das ist seltsam, weil auf der einen Seite wird gesagt, ja, das sind die mächtigsten Staaten, die sind für die Zustände in der Welt verantwortlich und in dem, wie es beschrieben wird, wird zugleich gesagt, eigentlich hätten die eine andere Aufgabe. Sie reden schön daher und dann will man an den Titeln, mit denen sie daherreden, gar nicht mehr den imperialistischen Anspruch entdecken, sondern will sagen, das wären eigentlich gut, nur sie machen es nicht. Global Governance, da habe ich vorhin schon drauf geredet, das ist doch kein positiver Wert. Global Governance ist, was ich bei der Schuldengeschichte gezeigt habe, das ist die Idee, wie ein, als Weltregierung sich einzumischen, Vorschriften zu machen diesen Staaten. Humanitäre Intervention, da weiß doch jeder, Kosovo war eine humanitäre Intervention, Afghanistan, der Krieg dort, ist humanitäre Intervention, Irakkrieg, humanitäre Intervention. Also das wollte ich erstmal als Vorspann machen. Ich will jetzt mich mit dem Protest nochmal in zwei anderen, mit den, sagen wir mal, zwei Hauptrichtungen, die der Protest hat, beschäftigen. Nämlich den zwei Hauptvorwürfen, die mir aufgefallen sind, bei den Protesten in Heiligendamm. Der eine Vorwurf, der auf den Demonstrationen gemacht wurde, war der, die G8, die sich dort treffen, lösen die Weltprobleme nicht, sondern sie verschärfen sie. Das war die eine Zielrichtung, die eine Stoßrichtung des Protests. Also der Hunger in Afrika. Bei dem einen Zitat, das ist ein bisschen die radikalere Variante. Man hat eigentlich zwei Abteilungen dabei. Die einen sagen, Merkel muss mehr, die muss entschiedener die Armut bekämpfen. Da, in der Richtung wird nicht gesagt, sie verursacht die. Dann gibt es auch welche, die sagen, ja, sie verursachen sie. Und dann machen Sie Strategien der Lösung, die nichts taugen. So. Also insofern ist es richtig in dem Zitat, das ist die andere Abteilung. Ja, die sagen, die verursacht sie, aber sie lösen, was sie dann an Strategien machen, ist keine ordentliche Lösung, sondern sie reden mit schönen Titeln daher, aber machen nichts. Bei dem wollte ich das, den Punkt drauf legen, zu sagen, das ist auch eine komische Herangehensweise, weil zu sagen, die reden schön, aber was sie dann machen, ist nicht die Lösung. Ja? Da ist enthalten, dass diese Titel genommen werden als, ja, das wäre schon was. Ja, das müsste man machen. Also ich sollte auch darauf hinweisen, das ist was anderes, ob ich sage, diese Staaten üben ihre Kontrolle über die Welt aus. Auch wirtschaftlich, aber auch mit kriegerischen Mitteln. Und wenn sie mit kriegerischen Mitteln vorgehen und ihnen unliebe Herrschaften aus dem Weg räumen, wie zum Beispiel Milosevic in Serbien oder im Irak, den Hussein, dann geben sie dem den Titel humanitäre Intervention. Oder, ob ich sage, die reden schön daher, humanitäre Intervention, aber de facto machen sie da einen Krieg und das ist keine Lösung von der Geschichte. Also, da wollte ich bei dem Zitat auf diesen Punkt mehr hinweisen. Sage ich nachher eh nochmal was dazu. Aber, weiß nicht, hat das jetzt was geholfen oder sehen Sie das anders? Also sagen wir mal so, vielleicht stellen wir das nochmal an den hinteren Punkt, weil auch einfach zu sagen, sie produzieren die Probleme, die sie dann nicht lösen. Ja? Da kommt es ja auch noch darauf an, dass man klar sich darüber ist, was heißt, sie produzieren sie, mit welchen Interessen, warum, was ist da am Werk. Kann ich vielleicht nachher auch nochmal sagen. Das wäre da dann die Front. Ja, vielleicht, wenn es richtig gemeint ist, ist es richtig, der Punkt. Aber da habe ich auch noch meistens meine Zweifel, das kann ich nachher nochmal zeigen. Also machen wir es vielleicht so, ich führe nochmal die zwei Argumente durch und dann kann man das vielleicht in der Diskussion aufnehmen. Also wollte sagen, ich will mich mit den zwei Abteilungen nochmal auseinandersetzen. Das eine ist die Richtung, Weltprobleme werden nicht gelöst. Die andere ist, da treffen sich 8 selbsternannte Führer, die sind gar nicht legitimiert. und beanspruchen, über das Schicksal der Welt zu entscheiden. Also mal zu dem ersten Punkt, mit dem sie lösen die Probleme nicht. Ja, es wird gesagt, das, es ist ein Erfolg von uns, also in vielen Publikationen war zu lesen, ja, dass Merkel und auch Blair und Bush das Klima auf dem Gipfel behandelt haben, Afrika auf dem Gipfel behandelt haben, ist ein Erfolg von uns, das haben wir ihnen beigebracht, zu dem haben sie sich bequemt. Wir müssen die dazu zwingen, dass sie mehr tun. Und so war ein großer Teil des Protests angelegt, nämlich zu sagen, die müssen mehr für Afrika tun, sie tun zu wenig und die Probleme müssen entschiedener angegangen werden. Und da an dem Punkt will ich auf Folgendes hinweisen. Das geht auch immer so schnell von der Lippe, oder wie man das sagt, nämlich die Rede von den Problemen. Wenn von Problemen die Rede ist, dann muss man sich immer sofort fragen, was für ein Problem und für wen. Weil in dem Problem werden so leicht die Perspektiven verwischt. Ich habe in meinem Vortrag darauf hingewiesen, in dem ersten Teil. Ja, die mächtigen G8, die haben schon Probleme. Zum Beispiel das Problem ihrer Kontrolle über den Kontinent Afrika und ihrer geschäftlichen Benutzung. Ja, sie haben auch beim Klima ein Problem, nämlich dass ihr Wachstum tatsächlich die natürlichen Lebensgrundlagen weltweit durcheinander bringt. Diese Probleme gehen sie auch an, in ihrer Art und Weise. Also da ist ganz wichtig bei Problemen nicht zu sagen, die gehen sie nicht an. Und sie nehmen sie gar nicht so ernst, wie sie zu nehmen wären, die Probleme. Sondern da ist doch der Witz der, die Probleme, wie Sie sie sehen, was für Sie ein Problem ist, das gehen Sie schon an. Entweder gemeinsam oder als Konkurrenten oder wie auch immer. Das ist wichtig, sich vor Augen zu führen. Und umgekehrt, das ist ganz deutlich zu unterscheiden von den Problemen, an die vielleicht Protestierende denken oder unser einer vielleicht denkt und dann mal dazu Problem sagt, nämlich Afrika und Hungernde dort oder AIDS-Verseuchte. Für die Betroffenen sieht das Problem halt anders aus. Das ist ein Problem ihres Überlebens und darum geht es, wenn dem Hunger sich zugewendet wird und Afrika und den Schulden in Afrika bei den Mächtigen nicht. Also das war der erste Hinweis, den ich machen wollte, dass bei Problemen immer zu unterscheiden ist, wer hat das Problem und für wen ist es ein. Und das sieht aus der Perspektive der Mächtigen eben anders aus, als aus der Perspektive der Betroffenen oder der Opfer. Ich will es an zwei Beispielen noch machen. Das eine Beispiel ist, darauf, ich glaube, einen Teil habe ich schon zitiert gehabt, das war die Sache mit Hunger und Elend in der dritten Welt. Also wenn gesagt wird, alle 5 Sekunden stirbt in der Welt ein Kind an Hunger, mehr als 800 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt und jetzt trotz der vollmundigen Versprechungen vom G8-Gipfel in Gleneagles wurden den Ländern des Südens bislang nur ein geringer Teil ihrer Schulden erlassen. Also das ist so ein Beispiel für das, was ich eben als Vorspann oder abstrakt gesagt habe zu Problemen. Ja, die Menschen in Afrika, die hungern, das ist deren Problem. Die G8-Führer haben damit ein anderes Problem, nämlich das Problem Failing States in Afrika. Also das, was ich gesagt habe, sie stehen vor den Trümmern von 50 Jahren imperialistischer Benutzung des Kontinents. Und da muss man immer sagen, und dieses Problem ihrer Herrschaft und Kontrolle, das gehen sie an, eben in der Form, wie ich es beschrieben habe. Entschuldung und Armutshilfe. 40 Milliarden oder 20 Milliarden zur AIDS-Bekämpfung. Aber eben mit der Perspektive, die Kontrolle, die geschäftliche Benutzung, die Stabilität dieses Kontinents festzuhalten, zu bewerkstelligen oder zu sichern. Also für einen Bush einen Blair und eine Merkel, sieht eben das Problem Afrika und Hunger dort anders aus als für einen Bono oder Protestierende dort. Das ist der eine Punkt. Bei Afrika, beim Krieg, das ist die andere Sache, kann man es auch nochmal deutlich machen. Also das zum Krieg wurde in den, das war ja auch ein Thema bei den Protestierenden, und da heißt, die G8-Staaten sind Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung, die in vielen Ländern zu Flucht, Vertreibung, neuem Hass und Gewalt führt. Für eine friedliche Welt. Schluss mit der militärischen Durchsetzung wirtschaftlicher und machtpolitischer Interessen durch die G8-Staaten. Auch da, also wenn man sich das mal vor Augen führt, da ist es wieder so, ja, im ersten Satz, wie im ersten Satz beschrieben, ja, so ist es. Die G8-Staaten sind Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung. Ja, so ist es. Die in vielen Ländern zu Vertreibung und so weiter führt. Nur, einfach jetzt die Absage, so eine Welt wollen wir nicht. Wir wollen keinen Krieg. Das ist halt das Gegenteil von Kritik. Das ist die Absage, ja, man will keinen Krieg. Aber das ist das Gegenteil von Kritik. Nämlich, da kommt ja der Punkt drauf, da muss man sagen, warum ist das so? Welche Interessen stecken dahinter? Dann muss man diese Weltordnung kritisieren. Und das Absurde bei dem Zitat ist, das ist so inkommensurabel ist, im ersten Satz zu sagen, Sie sind die Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung, um dann im zweiten Satz zu sagen, für eine friedliche Welt, Schluss mit der militärischen Durchsetzung von wirtschaftspolitischen und machtpolitischen Interessen. Dieselben Staaten, ja, wer soll das eigentlich machen? Also das ist dieselben Staaten, die im ersten als diese Monster beschrieben sind, im zweiten wird einfach dagegen gesagt, wir sind für eine friedliche Welt und das wäre eigentlich die Aufgabe. Auch dieser G8-Staaten, der Führer. Also man fordert die Mächtigen auf militärische Gewalt zu verzichten. Da gibt es natürlich Unterschiede dann in der Bewegung. Aber die konstruktivste Abteilung, auf die will ich noch hinweisen, ist dann die zu sagen, ja und wie dies angehen, verschärfen Sie sogar die Probleme in der Welt, als sie zu lösen. Also um den Punkt nochmal zu sagen, da heißt nämlich, liegt die, das ist jetzt aus Attac zitiert, liegt die Lösung der Konflikte wirklich in militärischen Interventionen? Studien der Weltbank beweisen, dass auch neutrale und multilaterale Interventionen die Konfliktdauer nicht verkürzen. Leider ziehen die reichen westlichen Staaten aus solchen Fakten nicht den Schluss, Militär als Instrument zur Herstellung von Sicherheit und Ordnung in ihrer Außen- und Innenpolitik kritisch zu hinterfragen, sondern verstärken ihre militärischen Aktivitäten. Ohne eine andere Wirtschafts- und Umweltpolitik in den reichen und mächtigen Staaten werden immer wieder Konflikte und Bürgerkriege ausbrechen. Sinnvoller und effektiver als Friedenstruppen zu finanzieren, ist die Bekämpfung der Armut. Also bei dem soll nicht heißen, alle Protestierer machen diesen Schluss. Ja. Ganz kurz, wenn ich das übersehen habe, immer die Gegner brauchen oder die anderen zu machen, zu den Aufruf, wer das angeht oder wer das aufgerufen hat, wer das Bündnis speziell. Also ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht vor Ort mit Aufrufen und das ist vielleicht nicht alles, also das ist nicht so indifferent, wahrscheinlich, ich glaube, das sind irgendwie zwei Hauptprotestrichtungen und dann wird angegeben, was welche Ergebnisse haben oder so. Das ist sehr nett. Ja. Okay, also auch wir können ja dann auch noch in die Diskussion einsteigen, wenn man meint, ich treffe da was nicht und so weiter. Ja? Also ich würde da irgendjemandem Unrecht tun. Es ist ja so, nur noch mal das als Hinweis, bei dem Bündnis, das versteht sich ja selbst, oder die Protestbewegung oder die Antiglobalisierungskritiker, die verstehen sich ja selbst als eine breite Bewegung, in der alle unterschiedlichen Positionen und so weiter zur Sprache kommen. Ich habe jetzt versucht, sagen wir mal, aus meiner Kenntnis davon, die Hauptstoßrichtung des, der Kritik zu charakterisieren. Und da wäre dann der Punkt, der, also es ist ja nicht so, die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern die Parolen gibt es. Und dazu sage ich was. Wenn man dann meint, es gibt noch andere und man will, die findet man nicht gewürdigt oder so, dann diskutieren wir darüber. Also jetzt zu der Frage mit den Quellen, das ist ganz einfach. Alles, was ich bislang zitiert habe, war aus dem Demo-Aufruf für die Demonstration in Rostock. Und wenn man dann, das ist halt der, wie soll man sagen, der gemeinsame Nenner von allen möglichen, die zu dieser Demonstration aufgerufen haben. Und wenn man dann die Liste sieht, das geht von Einzelpersönlichkeiten bis zu Attac, Gewerkschaften, kirchlichen und so weiter. Das erspare ich mir, weil da wäre ich jetzt eine Viertelstunde mit Vorlesen beschäftigt. Ja, also das ist das eine, die eine Quelle gewesen, waren alle bislang daraus. Und das letzte, was ich vorgelesen hatte, ist aus dem Infoheft von Attac, also dieser Bewegung zur Besteuerung und so weiter, G8 Infoheft vom November 2006. Daraus waren die Quellen. Ansonsten ist es auch in der neuesten Ausgabe vom Gegenstandpunkt, also der politischen Vierteljahreszeitschrift, in der Nummer 2, ist ein Artikel dazu, wo diese Zitate auch alle drin sind und dann auch ausgewiesen sind. Ja. Also zurück, was ich... Zu dem Vorhaben muss ich nochmal nachfragen. Und zwar, die Zitate der kriegsgestützten Weltordnung, ja. Da wird gesagt, das ist nur eine Beschreibung und keine Kritik. Und da habe ich so meine Schwierigkeiten damit, denn zunächst mal bitten ja die Staatsmänner nicht damit auf, sondern sie haben ja von ihrer Tätigkeit eine ganz andere Meinung und wird auch in der Öffentlichkeit ganz anders besprochen. Also, Beschreibung mag es ja sein, aber ein unglückliche. Und was also ich wollte eigentlich, wir streiten uns jetzt nicht über das Wort Beschreibung oder sowas, ich wollte erstmal einfach auf was Absurdes, auf was Inkommensurables bei diesem Zitat aus dem Demoaufruf hinweisen, nämlich auf das, der erste Satz sagt, diese G8-Staaten sind, jetzt sage ich es mal ganz kurz, Kriegstreiber. Ja, so ist es. Ohne dass jetzt in dem, das kann ja auch ein Demoaufruf nicht leisten, der ist ja keine Analyse, sondern der sagt erstmal, ich setze dagegen, das sind Kriegstreiber, Vorreiter einer kriegerischen Welt. Und ich wollte darauf hinweisen, dann im nächsten Satz zu sagen, wir sind für eine friedliche Welt. Wir sind für eine Welt, in der mit der militärischen Durchsetzung Schluss ist. Das hat was Inkommensurables an sich, einfach das dagegen zu setzen, diesen idealistischen Kontrapunkt. Weil erstmal muss man sagen, so ist die Welt, natürlich will keiner Krieg, das brauche ich gar nicht zu sagen, sondern dann geht es doch dagegen, dann muss ich sagen, dann wäre ja der Punkt, warum ist es so und das wäre die Richtung und ich mache mir klar, ja, die sind die Kriegstreiber. Wenn ich dabei stehen bleibe, dann kann ich aber doch nicht demonstrieren und hingehen und sagen, wir sind für eine friedliche Welt und protestiert es denen, die da die Kriegstreiber sind. Also das ist das Inkommensurable, auf das ich da hinweise. Und deswegen ist es auch kein Wunder andererseits, dass es dann eine Abteilung jetzt in der Protestbewegung gibt, die dann weiter argumentiert in der Art und Weise, dass sie denjenigen, die an anderer Stelle vielleicht als Kriegstreiber beschrieben werden, dann eine Rechnung aufmacht, nämlich eine Rechnung, eigentlich wären erstens, Krieg wäre sowas wie eine Lösung von Problemen und die wären ohne Krieg viel besser zu lösen. Also das ist ja das Irre bei dem nächsten Zitat bei Attac, also diese Richtung, die dann so geht, zu sagen, vorzurechnen, Krieg Also Armutsbekämpfung wäre die bessere Lösung von Problemen als Krieg. Ja, das war ja der Inhalt von dem zweiten Zitat. Und da wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, da merkt man wieder, was ich am Anfang gesagt habe, dass was als Problem zu definieren. Ja, das Problem, die Mächtigen haben halt, das Problem, was sie haben mit widerspenstigen Herrschaften, das lösen sie schon. Nämlich da ist Krieg das adäquate Mittel, eine feindliche Herrschaft aus dem Weg zu räumen. Das geht nur mit Gewalt und da ist Gewalt das zweckmäßige Mittel. Das gehört zu dieser Weltordnung dazu. Und jetzt anzutreten als Protestler und dann vorzurechnen, Probleme, Krieg, Konflikte, es gibt einen besseren Weg der Konfliktlösung. Das ist erstens, jetzt kontrastiere ich es nochmal mit dem allerersten Zitat da, das hat ja auch den Aufruf Attac unterschrieben, das kontrastiert wunderbar mit dem, kann ich erstmal so sagen, das sind Kriegstreiber und Vorreiter in der kriegerischen Welt. Ja, wenn so ist, dann werden die wohl auch ihre Probleme mit Krieg lösen. Jetzt aber zu sagen, wir hätten einen anderen, besseren Weg der Konfliktlösung, merkt man, dass das erste eh nicht ernst genommen wird. Da ist dann Krieg wie falsche Strategie. Und wir hätten die bessere. Und Armutsbekämpfung wäre eh die beste Konfliktlösung. Also auch das wollte ich bei dem zweiten Zitat hinweisen. Mache ich vielleicht noch den letzten Punkt, dann bin ich eh fertig und dann können wir noch über die Abteilung diskutieren. Also vielleicht da ein kleines Zwischenfazit. Das Zwischenfazit soll heißen, die Weltprobleme, die die Mächtigen haben, das war jetzt nochmal das Beispiel Armut und Krieg, sind eben andere als das, was die Kritiker sich denken, darunter vorstellen. Das sind eben Probleme ihrer Herrschaft und die gehen sie auch an. Das sind lauter Konkurrenzaffären der Imperialisten untereinander und Probleme der Beherrschung des Rests der Welt. Dass die die G8-Führer über die Macht verfügen, diese Probleme anzugehen, das und darin sind sich die Kritiker mit den politischen Machthabern einig. Also die Zuständigkeit, und das ist das als Zwischenfazit zu dem ersten Punkt, die Zuständigkeit, die politische, dass sie die Machthaber sind, das wird von dem überwiegenden Teil der Protestbewegung anerkannt. Und dann in Form eines Appells, des Protestes, sie sollen entschieden oder anders diese Probleme angehen, ihnen protestieren vorgetragen. Und auch die, muss man sagen, die radikaler demonstrieren. Also diejenigen, die vielleicht sogar sagen, das war das erste Zitat, die verursachen auch viele der Probleme, um deren Lösung sie sich dann kümmern. Auch die glauben an die Macht der Politik, die sie anders einsetzen, oder glauben an die Macht der Politik, die bestünde, wenn sie sich nicht in der Umklammerung der Neoliberalisten, der Finanzkapitale und so weiter befinden würden. Will ich noch den letzten Punkt machen, also die zweite Richtung des Protests, nämlich den Vorwurf, die G8-Führer sind nicht gewählt. Also auch aus dem Demoaufruf zu der großen Demonstration in Rostock am 2. Juni, da heißt, die Gruppe der G8 ist eine Institution ohne Legitimation. Dennoch trifft sie als selbsternannte informelle Weltregierung Entscheidungen, die die gesamte Menschheit betreffen. Bei dem Zitat, also bei der Richtung, bei dem Vorwurf, will ich auf das, absurde hinweisen. Nämlich auf das absurde Missverhältnis. Erst, und das tut ja der Demonstrationsaufruf, die ganzen Machenschaften der G8-Führer aufzuführen. Also das, wofür sie alle verantwortlich sind. um dann als Hauptvorwurf oder als entscheidenden Vorwurf zu bringen. Und die sind nicht legitimiert. Also die Frage in den Raum zu stellen und ihnen gegenüberzustellen, wer hat euch das denn erlaubt? Ihr seid nicht legitimiert und nicht gewählt. Also das ist nach der einen Seite wirklich eine absurde Stoßrichtung, muss man sagen. Dieser Vorwurf. Jetzt, wenn man ernst nimmt, da muss man dann, also die G8-Führer könnten natürlich lässig sagen, natürlich, wir sind alle gewählte Führer in unseren Ländern. Dann könnten wieder die Protestler sagen, aber der Rest der Welt, 80% der Menschheit hat euch nicht gewählt. Dann könnte man wieder sagen, ja, es ist aber besser, wenn 80% sie gewählt hat. Also man merkt, wie absurd diese Sorte der Kritik ist. Und anstatt die Frage zu stellen, um es mal umzudrehen, jetzt ein bisschen konstruktiv zu wenden, also anstatt die Frage zu stellen, wer hat es Ihnen denn erlaubt, den Vorwurf, anstatt den Vorwurf zu machen, ihr seid doch nicht legitimiert, wäre die einzig entscheidende und wichtige Frage doch die, woher haben die G8 ihre Macht? Woraus beziehen sie denn ihre Legitimation, die sie ja offensichtlich haben? Und da will ich auf zwei Punkte hinweisen. Nämlich, die Macht, die die G8 haben, das, was sie zu den G8 macht, die basiert erstens auf einem kapitalistisch produktiv gemachten Volk und zweitens darauf, dass dieses produktiv gemachte Volk sie auch demokratisch legitimiert. Oder sie sich von diesem Volk demokratisch legitimieren lassen. Und zu beiden Punkten will ich noch ein paar kurze Bemerkungen machen. Also was meine ich mit, die Macht beruht auf einem kapitalistisch produktiv gemachten Volk. Damit meine ich den Sachverhalt, dass die G8 die Heimatstaaten von Gemeinwesen sind, in denen die kapitalistische Produktionsweise herrscht. Die meisten sind ja auch die Ursprungsländer der kapitalistischen Produktionsweise. Dass es Staaten sind, in denen es eine ganze Klasse gibt, deren Zweck das Geld und die schrankenlose Bereicherung ist. Dass das Wachstum sich in einem kapitalistischen Reichtum im Geld zusammenfasst, dass diese Staaten, welche sind, also dass es dieses Interesse in der Gesellschaft herrscht, dass an Geld verdienen eine Klasse existiert, die nicht nur im Land Geld verdient und Geld vermehrt, sondern von sich auch in alle Welt drängt. Das ist das, dieser Bereicherungstrieb ist maßlos und will die ganze Welt zu seinem Mittel haben und der Staat dieses befördert, hervorruft, absichert, weil auf seine Macht und weil seine Macht darauf beruht, dass weltweit Reichtum produziert und von ihm angeeignet wird. Dafür ist, also für diesen Bereicherungstrieb, ist das Territorium, das Nationale, von Anfang an zu klein und Staat und Geschäftsleute drängen nach außen. Nach Benutzung von Reichtumsquellen außen. Das ist das, was man Imperialismus nennt. Und all das gründet auf der erfolgreichen Benutzung des Volks. Nämlich dem, dass das Volk hierzulande für diese Sorte von Bereicherung gerade steht mit seiner Arbeit. Das ist einfach damit gemeint, die Macht dieser Staaten beruht auf einem produktiv gemachten Volk. Und die Ironie besteht dann darin, dass diese Sorte von Imperialismus sich als Dienst am Volk darstellt. Dass das nach außen gehen ja auch tatsächlich die Bedingung dafür ist, weltweit wird Reichtum, dass das Volk eingespannt wird und auch seine Arbeit hat. Und die G8-Staaten, das ist die andere Abteilung, sind diejenigen, die es auch dazu gebracht haben, dass dieses Volk dahinter steht. Also im Nationalismus des Volks eine Grundlage ihrer Herrschaft und ihrer Macht haben. Es sind ja lauter demokratische Staaten, diese G8-Staaten. Darauf beruht ihre Macht, auf dem produktiv gemachten Volk und der Zustimmung zu dieser Herrschaft, die demokratisch organisiert ist. Also dazu ein Fazit. Die Verhältnisse, die kritikablen Verhältnisse auf diesem Globus sind nicht die Machenschaften von 7 oder 10 mächtigen Figuren, sondern dahinter steckt ein ganzes System, ein ganzes Produktions- und Herrschaftsverhältnis, das hier astrein funktioniert. Das Volk in den G8-Staaten, also man muss sagen, wir alle, wenn man das so mal ausdrücken will, die stehen eben zu dieser Macht nicht extern. Nicht im Sinne, da gibt es die Macht der G8-Staaten, naja, und dann Betroffene auf der anderen Seite. Sondern sie sind, das Volk ist die Basis. Und das meine ich jetzt gar nicht im moralischen Sinne, das könnte man ja auch zu mir sagen, man ist hier mit seiner Tätigkeit und sowas eingespannt. Man ist das Mittel dieser Herrschaft. Aber das ist erstmal der Sachverhalt, den sich auch Protestierende klar machen müssen. Das ist die Basis der Macht dieser G8. Also ist auch was anderes angesagt als Empörung über verantwortungslose Führer. Sondern eigentlich ist angesagt, wenn man es mal so moralisch ausdrücken will, Erschrecken über die kapitalistische Staatsräson der Gemeinwesen, deren gewählte Führer diese Figuren sind, die sich in Heiligendamm getroffen haben. Also das sollten ein paar Worte sein jetzt gegen das, was im Blick der Protestbewegung vollkommen oder aus dem Blick vollkommen außen vor ist. Nämlich die Seite, es ist nicht so, diese Gemeinwesen sind im Prinzip im Innenverhältnis okay und das Schlimme ist das, was sie in der Welt anrichten. Sondern was sie in der Welt anrichten, funktioniert auf dem Innenverhältnis dieser Staaten. Also von wegen, um es nochmal als Letztes zu sagen, G8 Blocken als Stoßrichtung. Es gibt schon einen Weg, aber das ist ein anderer als der, also ist was anderes als die Demonstration für den besseren Gebrauch von Macht. Nämlich erstens die Einsicht, dass der Imperialismus und das, was er in aller Welt anrichtet, hier seine Basis hat. Und zweitens, dass Kapitalismuskritik theoretisch wie praktisch das Einzige ist, was dagegen hilft. Das waren erstmal die Bemerkungen von mir. Gut, also jetzt ist Zeit, Gelegenheit zum Diskutieren. Ich wollte auch gerade gleich eingehen auf das Letzte, was Sie gesagt haben. Stoßrichtung. dann käme es jetzt endlich darauf an. Dann müsst ihr in die Diskussion einsteigen, wenn die Argumente, vielleicht waren es ja dieselben Argumente, wie ich sie vorgetragen habe, dann wäre es ja in Ordnung, aus meiner Sicht. Andererseits, dass man vielleicht sagt, Kapitalismus ist schlecht oder wir sind auch antikapitalistisch oder das ist eine Welt, in der die Profitinteressen herrschen und die Neoliberale, der Raubtierkapitalismus und so weiter, was ich sonst aussehe, dann müsste man sich halt über diese Sorte unterhalten. Ja? Das andere ist halt, also deswegen finde ich es jetzt ein bisschen schwierig, so drüber zu diskutieren. Ja? Also entweder man müsste sagen, was sind das für Argumente, oder man bleibt stehen und sagt, es gab auch welche, die würden das unterschreiben, was ich hier sage, oder wie, oder umgekehrt, da könnte man übereinstimmen. Das andere ist halt, die Stoßrichtung, man muss es doch mal wirklich sehen, dieser Demonstration ist eine andere gewesen, also der großen. Wenn ich die Plakate gesehen habe, wenn ich gesehen habe, auch was das Anliegen dort ist, dann läuft das einfach in eine andere Richtung als das, was ich jetzt. Ja, also mir geht es halt um die Darstellung, es gibt eine Rechtsgrundverletzung, die Argumente zu vergleichen, auch die Tiefen oder die Sachen, die Leute vertrieben wollen, inhaltlich, da auch ein bisschen von dem Klapp. Nur ich sehe es halt so, irgendwie das Ganze als reine Attack oder reformistische Grundkundigung darzustellen, ist halt auch so einseitig und so kam mir das gerade vor, was ich gerade erzählt habe. Also, so war es die Faktor auch nicht. Ja. Also es ist klar, dass es seit der Samstag einen Aufruf gab, der von bestimmten Gruppen oder von bestimmten getragen wurde, der, sag ich mal, verkürzt ist. Ja. Aber es ist nicht so, dass es eine reine Attacke oder Reformisten veranstaltet war, die jetzt riesige Kapitalismuskritik in den verkürzt ja aus dem Haben und deswegen auf die Straße gegangen sind und das Ganze so ausgeübt war. Also, dass es nur einzelne Leute waren, die, sag ich mal, radikaler waren. Mir geht's, sag mal, nochmal so rum gesagt, mir geht's gar nicht darum, oder ich finde das jetzt auch irgendwie unproduktiv, darüber zu sagen, trifft man jetzt die ganze Bewegung und tut man welchen Unrecht oder sowas. Ich wollte erstmal sagen, das war, und ich glaube, das stimmt auch erstmal, das ist die Wahrnehmung dieser Demonstration, das ist die Stoßrichtung dieser Demonstration gewesen, also die Hauptstoßrichtung. Und gegen diese Argumente wollte ich was sagen. Und wenn Sie sich jetzt nicht davon betroffen fühlen oder meinen, es gibt auch andere, dann trifft halt die Kritik dieser anderen nicht. Ja, also deswegen weiß ich auch nicht, es geht ja nicht darum, jemals Übles nachzureden, sondern einfach die Argumente und die Protestrichtung zu charakterisieren. Vielleicht sage ich nochmal zwei Sachen. Ich hatte bei mir auch eine größere Diskussion gehabt mit ganzen Haufen von Studierenden, die dort protestiert haben. Und die hatten die Richtung gehabt, zu sagen, wir wollten dort blockieren. Ja? Und haben dann zu mir gesagt, ja, du redest nur, oder sie reden nur, analysieren. Es kommt auch darauf an, da was dagegen zu setzen, was praktisch zu machen. Und waren Befürworter von dem, man muss dorthin gehen und blockieren. Vielleicht sage ich dazu nochmal was, weil das war eigentlich so mehr der Punkt. Demonstriert man friedlich in der Art und Weise, dass man mit den Parolen bekämpft den Hunger in Afrika, für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung, das waren ja teilweise Parolen und Transparente, und die andere Abteilung ist ja hingegangen und hat gesagt, wir müssen dort ein Zeichen setzen, das war eigentlich die andere große Geschichte, nämlich zu sagen, wir machen Blockaden. Und vielleicht sage ich dazu nochmal was, weil das trifft nämlich ein bisschen auch das, was ich in dem Fazit gesagt habe. Die Vorstellung, man könnte an dem Punkt jetzt demonstrativ was durcheinander bringen. Ein bisschen den Mächtigen, die sich dort treffen, die ankratzen, indem man diesen Gipfel nicht unblockiert über die Bühne bringt. Das ist, also diese Stoßrichtung, die dann sagt, Da wird nur analysiert, wir müssen was praktisch machen. Da merkt man auch, das ist meilenweit weg von der Erkenntnis. Die Basis für die Stärke von dem G8, die liegt eben in dem, was ich vorher gesagt habe, in dem Innenverhältnis, was hier so wunderbar funktioniert, in dem ganz alltäglichen Kapitalismus, in der Reichtumsproduktion, die hier ist, wo jeder eingespannt ist. Da nur noch zwei Sätze dazu. Und das ist auch bei den Demonstrierenden, die dann sagen, sie wollen was praktisch machen, außen vor, weil die meinen, wir setzen ein Zeichen und kratzen ein bisschen die Macht an, indem wir da, ja, sagen wir mal, den reibungslosen Ablauf ein bisschen durcheinander bringen. Und da merkt man auch, das ist, wer meint, das ist, was man dort demonstrieren muss. Und man muss radikaler sein, als bloß zu appellieren und Petitionen zu verfassen. Die sind auch meilenweit von dem weg, was ich eben als Kapitalismuskritik theoretisch und praktisch ist angesagt. Das ist vielleicht dauert noch ein Streit, ob es nach außen so ist oder nicht ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass es auch nach innen ist. Deswegen wurde die Bürger überhaupt Zusammenhänge wieder zusammengefunden haben, wo es vorher Friktionen und Brüche sonst was gab. Jetzt haben sie wieder Rückenwillen zwischen den radikalen Bereichen und Leute zusammen konzentrierte Aktionen geplant und durchgeführt. Und das hat auf jeden Fall irgendwann weltweit Bewegungsströmungen und Zusammenhänge zusammengeführt. Ansonsten ist das Thema der Wirkung nach innen, über Wirkung nach außen, was den Kapitalismuskonflikt betrifft. Gut, da sind Sie gleich der Meinung und da gibt es auch andere Meinungen. Aber bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, die Leistung von sowas ist Bewegungen zusammengeführt und sowas. Also da würde ich mir, das ist doch so arg, und über die Grenzen hinweg hat man gemeinsam blockiert. Ich habe eigentlich was gesagt dazu, die Vorstellung, diese Blockade wäre was, das würde was durcheinander bringen, Sand ins Getriebe der Mächtigen und sowas. Dagegen habe ich argumentiert. Wenn Sie jetzt sagen, der Erfolg liegt darin, dass sich welche, die sich sonst bekämpfen, zu dieser gemeinsamen Aktion gefunden haben. Ich habe ja gemeint, die Aktion halte ich nicht für richtig. Das ist nicht die Perspektive. Deswegen. Viele zusammen, das ist wichtig. Und sind sich noch gar nicht einig, sagst du jetzt. Ich habe da ein anderes Problem, damit Verstehe ich nicht ganz. Kapitals, wenn wir die transnationale Unternehmen sehen und dass man auch sehen soll, dass der Staat auch immer mehr diese Funktion der Notstandsverwaltung hat und der Weltwirtschaftskrise eine Verlaufform zu geben. Und dass es sich auch zeigt in diese so ständige Aufgabe, die Kosten zu reduzieren, wie man sieht in der Klimafrage, dass es nur darum geht, die Energiequelle billiger zu bekommen und dass es darum geht, auch die Repression, also nicht nur der Imperialismus mit den Weltordnungskriegen nach außen, aber auch nach innen, die Repression weiter fortzusetzen. Und das sieht man in vielen Beispielen, wie es zugibt. Das hat man auch gesehen, gerade mit dem Rostock, wie die Reaktionen waren und die Gewalt, die immer mehr zunimmt der Polizei und viele andere Beispiele. Und ich denke, dass es geht darum, dass man sich nicht nur an die Politik wendet, sondern dass es die Grenze auf diese Protestbewegungen, sondern wirklich, dass man das Kapital als Produktionsweise, als wahre Produktion kritisiert und anspricht und nicht nur als Reaktion wie bei diesen Protesten, sondern ganz grundsätzlich. Also ich wollte eigentlich noch was zu der Diskussion vorher sagen. Ich sage gleich noch was zu dem, was Sie gesagt haben. Können wir das machen? Also ich wollte jetzt noch mal auf die Debatte kurz eingehen. Mit dem, das war ja die Frage, was heißt es, also um noch mal zu illustrieren, was damit gemeint ist, wenn ich, also mit der, was wir ja immer so erstmal abstrakt hinkommen mit Kapitalismuskritik, theoretisch und praktisch, und was kann die Macht abkratzen mit der Blockadegeschichte. Wollte ich nur noch mal auf Folgendes hinweisen. Das ist doch eigentlich auch keine große Frage. Also ich sage einfach meine eigene Erfahrung an dem Punkt. Weil sowas wie, weil Sie das auch gesagt haben, da waren viele, die demonstriert haben und so weiter. Ich war bei der Demonstration dabei, die gegen den Irakkrieg in England demonstriert wurde, 2003. Da hat 1 Million demonstriert, ungefähr in derselben Richtung, was ich jetzt kritisiert hatte, nämlich nicht mit uns, not in my name, das löst keine Probleme, das, der Krieg und so weiter. Das war die Richtung gewesen. Da war es auch so, Appell, das kannst du doch nicht in unserem Namen machen. Ihr seid nicht legitimiert dazu. Das war die Stoßrichtung, da haben unheimlich viele protestiert. Da gab es bei den Rednern einen, und das war ein Gewerkschafter gewesen, der gesagt hat, es käme darauf an, und das wäre das Einzige, also vor dieser 1 Million, es käme darauf an, und das wäre das Einzige, was angebracht wäre, nämlich ganz schlicht als Vertreter dieser Transportarbeitergewerkschaft, wenn wir streiten, geht das nicht. So, das ist erstmal eine ganz simple Erkenntnis, das ist gemeint, das ist das, was ist was ganz anderes als die Blockaden, das ist ganz simpel der Sachverhalt. Ja, die Macht dieses Staates beruht auf der Arbeit und dem täglichen Dienst, den die Leute machen. Den aufzukündigen wäre der Schlag gegen die Macht der Mächtigen. Ganz simpel. Die Gewerkschaft war natürlich da, das war jetzt eine radikale Rede bei der Kundgebung, weil dann ist die Gewerkschaft doch zu vaterlandstreu, um irgendwas ins Werk zu setzen. Nur, da blitzt nochmal auf, was die Alternative, mein Anführungszeichen, wäre. Also das wollte ich einfach nochmal sagen zu dieser Diskussion. Und dann zu sagen, das war super, da haben sich Linke über die Grenzen, wo sie sich sonst immer bekämpfen, zusammengefunden bei diesen Blockademärschen. Also das ist auch, das ist so jenseits, finde ich. Also das war das eine, was ich sagen wollte. Vielleicht jetzt zu dem, was Sie angesprochen haben. Da ist mir jetzt nicht ganz klar, hatten Sie das jetzt gemeint als quasi eine Ergänzung von dem, was ich gesagt habe, oder als ein Einwand oder wie? Weil Sie hatten 2 Abteilungen. Zu der ersten, wo Sie gesagt haben, Sie nehmen das, was jetzt passiert, in gewisser Weise auch als eine Schwäche des Staates. Ja? Nationalstaat. des Nationalstaats. Die Diagnose würde ich nicht teilen. Dann haben Sie im zweiten Teil gesagt, man soll nicht sich an die Regierenden wenden, sondern und so weiter. Da kann ich wieder sagen, ja, das war ja auch ungefähr meine Richtung. Also von daher weiß ich jetzt nicht, wollen Sie noch mal was dazu sagen? Sonst würde ich, also zu der Diagnose, die teile ich so nicht. Also ich weiß auch nicht, was Sie, oder überlegen wir mal, was Sie leisten. Also erstens, ich wollte sagen, eigentlich habe ich in dem, was ich ganz am Anfang, wenn Sie sich erinnern, was ich vorgetragen habe, dieses Zitat von der Merkel über Globalisierung, da tut sie ja selbst ein bisschen so, als gegenüber der Globalisierung scheint es so, als wären wir ohnmächtig. Also da wird erstmal gesagt, das, was in der Welt passiert auf dem Weltmarkt, das ist was erstmal, ja, wie unabhängig von uns stattfindet. Das ist das Geschäftsleben, das sind die Bedingungen des Weltmarkts und so weiter. Da sind wir ein Stück weit mit konfrontiert. Aber, das ist jetzt der Unterschied zu Ihrer Analyse, aber wir haben die Macht, das menschlich zu gestalten. Und darauf verwenden wir uns. Jetzt sagen Sie, naja, für Sie stellt sich die Weltlage so dar, dass Sie ein Stück weit entmachtet sind, der Nationalstaat, an Einfluss verloren. Und das ist ja auch, wie Globalisierung immer besprochen wird. Da hat der Nationalstaat an Einfluss verloren. Jetzt habe ich das nicht in allen Einzelheiten behandelt hier, das wäre ein anderes Thema, aber ich will schon darauf hinweisen. Erstens, die sich da treffen, sind die mächtigsten Staaten. Die haben übrigens keine Zweifel an ihrer Macht. Sie setzen sie ja tagtäglich ein. Naja, ich weiß nicht, das sind schon die mächtigsten. Ja, das Zweite ist, wenn der Staat, an was Sie denken, ist ja, es gibt viele Bereiche, so in denen Staaten, jetzt sind wir mal auf dem wirtschaftlichen Gebiet, sagen, das regeln sie nicht mehr. Also das Beispiel, was ich angeführt habe, Hedgefonds, ja, es gibt keine Kapitalverkehrskontrollen mehr. Es soll internationales Kapital sich überall anlegen können. Da verzichten die Staaten auf Maßnahmen, die sie früher gemacht haben. Nämlich Kontrollen zum Beispiel, Beschränkungen des Kapitaldrucks. Aber das machen sie nicht, weil sie an Macht verloren haben, sondern weil sie eine Berechnung hatten. Nämlich, dass es ihrer Macht nützt, wenn sie diese Beschränkungen beseitigen. Warum nützt sie? Sie gehen ja aus von der Position aus, unser Kapital soll sich die ganze Welt erschließen und daran bereichern. Deswegen sollen die Schranken eingerissen werden. Ja, dafür, sagen Sie, verzichten wir auch auf Kontrolle. Aber die anderen müssen ja auch auf Kontrolle verzichten. Das ist die Methode nämlich, wie ich andere Staaten mir nützlicher mache für meine Bereiche. Und das nützt nicht nur den Geschäftsleuten international, sondern auch der Macht der Staaten, aus denen sie stammen. Also was ich damit sagen will ist, was besprochen wird aus, der Staat wird immer schwächer und verliert an Einfluss. Das ist ja die ganze Globalisierungstheorie und theoretische Diskussion. Stimmt nicht. Die Staaten verzichten bestimmte Beschränkungen dem Kapital oder auch sich wechselseitig zu nehmen, weil sie davon rechnen. Und dann sind ja die mächtigsten, die wirtschaftlich potentesten Staaten, die immer mehr die Öffnung der Weltwirtschaft auf die Tagesordnung setzen. Weil sie sich sicher sind, oder zumindest in der Vergangenheit sicher waren, dass sie die Gewinner der ganzen Geschichte sind. Deswegen, also das meine ich erstmal zu der Diagnose, was immer besprochen wird, als der Nationalstaat verliert an Macht. Da will ich darauf hinweisen, das ist doch gerade die Art und Weise, bestimmte Sachen zu sagen, ja, da verzichten wir auf Regulierungen, da liberalisieren wir, weil dadurch sie sich ausrechnen und es auch tatsächlich so ist, dass sie an Macht gewinnen, an Potenz gewinnen über diese Geschichte. Und die zweite Seite, weswegen ich immer sage, da muss man vorsichtig sein, ist eigentlich die Vorstellung, die damit verbunden ist, solange der Staat und der Nationalstaat noch das Sagen hatte, da war das alles noch ganz schön. Nur jetzt hätte er an Einfluss verloren. Ja, also das gibt's ist bei vielen dieser Theorien. Und da muss ich sagen, da muss man auch schon eine komische Vorstellung vom Staat gehabt haben. Ja.